Das Radio ist offiziell gestorben. Es lebe die Musik. Ab sofort wird das Beste aus Lateinamerika gepodcast. Bist du mutig genug? Hallo Leute, heute wird ein komischer Programm sein. Hier ist die Sache. In Venezuela sind einige Sachen sehr, sehr böser Charakter passiert und ich fühle mich nicht in der Lage, eine super lustige Sendung zu machen. So, ich werde die gleiche Musik benutzen als in der spanischen Version und das wird vor allem starken Rock sein und nicht unbedingt die glücklichste lateinamerikanische Musik, wie hier in Europa normalerweise gedacht ist, dass wir so immer sind. Heute wird es eine etwa traurige Sendung und eine ärgerliche Sendung, weil ich wirklich, wirklich sauer bin. Also die Unsicherheit frisst unsere Gesellschaft da unten und die Korruption macht es nur noch schlimmer. Gerade vor einigen Tagen sind vier Geschwister getötet worden, die entführt worden sind. Und sie sind getötet worden, weil die Eltern nicht 4 Millionen Dollar bezahlen könnten. Ja. So, heute ist kein glücklicher Tag. Ist kein glücklicher Tag für mich. Ist kein glücklicher Tag für Venezuela. Ist kein glücklicher Tag für die Menschheit. Es tut mir leid. Ich werde euch ein Lied präsentieren. Es heißt Rieles de Cólera und von einer Gruppe namens Elena Bellemort. Die kommen aus Chile und es ist das Lied, das am besten beschreibt, wie sauer ich bin, wie... Elige una vida, elige un trabajo, elige una carrera, elige una familia, elige un gran televisor, elige lavadoras, autos, reproductores, CD, abre latas de leche, elige una casa donde comenzar, elige a tus amigos, elige una buena ropa de cuero y cigarros costosos, elige drogarte y despertar un domingo por la mañana sin saber quién eres, elige el deseo de volver atrás, al final de todo, sentenciado a este miserable hogar, nada más que falsas instancias creadas para reemplazarte a ti mismo, un simple llamado al egoísmo, elige tu futuro, elige vivir. ¿Pero por qué querría hacer algo así? Elijo no vivir. We'll be right back. Aber es geht nicht um diese drei Geschwister. Es geht um das Ganze. In Venezuela sterben an der Grenze zu Kolumbien 30 Kinder im Monat wegen Hunger. Und es ist es ist nicht zu verzeihen. Wir verdienen so viel Geld durch Erdöl und wir verschwenden das Ganze in Politik. Wir kaufen die Gewissen von verschiedenen Ländern, von Argentinien, von Ecuador, von Uruguay, sodass die in der UNO für uns stimmen und wir verschenken Geld, Politiker, um das Ganze zu außer Stabilität zu bringen, nur aus Gier, aus unserem persönlichen Projekt. Unsere Politiker haben absolut keine Intention, uns zu schützen vor der Kriminalität, die total außer Kontrolle geraten ist. In Venezuela sterben im Jahr 16.000 Menschen wegen Kriminalität. In Deutschland sind es 600. Und Deutschland hat viermal die Bevölkerung. Diese 16.000 waren keine 16.000 vor 7 Jahren. Vor 7 Jahren waren es 3.000. Also, ich habe keine Ahnung, wohin wir gehen. Error 337, einer meiner Lieblingsgruppen aus Kolumbien. Ist auch ein Land, wo die Unsicherheit ihre Bewohner irgendwie im Gefängnis hält. Ah, ist ja Wahnsinn. Sehr Wahnsinn. Das Schlimmste, ich glaube, das, was mich am sauersten macht, ist, dass diese ganze Sache, jetzt, dass die 3 Kinder gestorben sind, die Leute sind aus der Straße gekommen, ne? Und haben geschrien, demonstriert, protestiert. Und was wird daraus? Ha, jetzt die Regierung will eine einheitliche nationale Polizei einführen. Das ist ein Projekt, das sie schon seit 3 Jahren oder so haben. Aber es ist nicht so, dass wir sicherer sind. Es ist so, dass sie uns einfacher unterdrücken können. Es geht um Kontrolle, absolute Kontrolle. Und was passiert im Ausland? Was denken die ganzen Länder über, was in Venezuela passiert? Absolut nichts, weil wir ganz brav unser Erdöl verkaufen. Ja, das ist das Problem. Darum geht es eigentlich. Und bis dahin, in Venezuela kann alles passieren. Wird alles passieren. Weil kein Land interessiert sich für die kleinen Länder, für das Schicksal der armen Länder. Das ist ja Wahnsinn. Aus Mexiko mit dem Lied Rettet ein Leben. Ah, tja, ich weiß nicht, ob ihr noch da seid. Ich mache die Sendung aus, also weil ich weiß, dass viele von euch wirklich gerne die Sendung hören. Und heute ist irgendwie nicht die Stimmung. Aber weißt du was, ich fühle mich ein bisschen besser, dadurch, dass ich darüber sprechen kann. Ich weiß nicht, ob jemand zuhört, aber ich werde hoffen, dass es so ist und dass ihr vielleicht ein bisschen euch ein bisschen Gedanken macht. In Deutschland läuft alles sehr, sehr, sehr gut. Und manchmal, wenn alles so gut ist, dann beschränkt man sich auf die Kleinigkeiten. Ja? Die Fernsehsendung macht uns glücklich und auch uns macht unglücklich, dass der Bus 5 Minuten zu spät ankommt. Oder dass der Film im Kino schlecht war. Das sind Kleinigkeiten. Ihr sollt alle dankbar sein, dass hier möglich ist, mitten in der Nacht rauszugehen ohne eine Feuerwaffe. Und dass nicht jeder von uns jemanden kennt, der getötet worden ist, wie bei uns. Deutschland ist ein tolles Land. Und die andere Nation, wo Deutsch gesprochen wird, wo diese Sendung gehört ist, sind alle tolle Länder, sehr soziale Länder, wo die Leute wirklich zu Hause sein können. Wir brauchen unsere, wie sagt man, positive Stimmung, um überhaupt aus der Depression kommen zu können, die uns die Realität verursacht da unten. Und die, wie ich, die es schaffen, das Land zu verlassen. Wir tun es nur, weil wir es können und weil wir Feiglinge sind. Und wir nicht gegen diese ganze Terror, was bei uns los ist, kämpfen können. Also, es ist richtig, das zu schätzen, was man hat. Und dafür zu kämpfen, dass es so bleibt. Y los que no, bueno, bien, hay que abrir los ojos. Hay que entender que las vainas no todo el tiempo son chéveres. Y bueno, vale, nosotros estamos aquí para decir lo que sentimos. Atrévanse a hacerlo ustedes también, que pueden perder. Esta canción se llama Abre los ojos, ¿no, Costa? Es así, man. Es hora de reflexionar, man. Siempre es buen momento para despertar. Siempre hay una oportunidad más y te la tienes que dar tú mismo, man. Date tu mano y camina. Y si se la puedes dar a otro, hazlo. Why not? ¿Por qué no? Si lo puedes hacer. Sí, habla con la gente, explícale lo que significa, lo que queremos expresar con esta canción mientras el pana Juancho activo. Man, es tan simple como que sean ustedes mismos. No traten de ser otra persona. Eso los alivianará, man. Nadie es distinto a nadie. Sean auténticos, man. Cuando ustedes mismos son. Pueden conseguir ustedes mismos, simplemente sin desearle quitar nada a nadie, buscarlo por sí mismo. Madurez, menje. Hay que crecer por dentro, más que por fuera. Dice: abre los ojos, el mundo no va a hacerle caso a tus antojos. Wake up, wake up. Abre los ojos, el mundo no va a hacerte caso. No. Wake up, wake up. Abre los ojos, el mundo no va a hacerle caso a tus antojos. Wake up, wake up. Abre los ojos, coño, y entérese de la verdad. Está ahí enfrente, ¿saben? Yo, muchos callan cuando tienen que comunicarse, pero hablan, coño, cuando tienen que callarse. Sí, fanfarrones, coño, basta ya de competir y colaboren para buscarle solución al porvenir. Directo al llano, para colaborar tenemos que tender la mano, pero no olvidemos nunca que somos hermanos, sin diferencia ni comparación de acciones, pues mucho menos posiciones. Lamentablemente, son muchos los que no abren los ojos a la realidad podrida que invadió a la vida en esta acción perdida, que siempre va hacia arriba, poniendo a todo el mundo en una lucha defensiva y sin motivo alguno. Hay muchos que ya prefirieron quedarse bajo el hoyo en el que se metieron, coño, diciendo siempre sus mentiras evidentes. Así que ojo por ojo y diente por diente, así que calla, deja la mentira, porque vas a pasar raya. Y si te descubren ya no vas a dar la talla. Eres el recuerdo de una falsa careta. Haciendo un chiste te salió una morisqueta. Necio, deja de tirártela de muchachito recio. Si no rectifican pronto nadie sentirá desprecio. Entiendan, ponte serio, representa con criterio. Yo, abre los ojos, el mundo no va a hacerle caso a tus antojos. Wake up, wake up. Abre los ojos, el mundo no va a hacerte caso. No. Wake up, wake up. Abre los ojos, el mundo no va a hacerle caso a tus antojos. Wake up. Abran los ojos, despierten, que todo está ahí muy evidente. Yo. Be strong donde te ponga, con una buena causa, mejoras la onda, alumbras la sombra, pisas alfombras rojas como Jane Fonda, motos onda, tú lo transformas, el sendero te asombra, tu nombre lo nombra, así formas parte del planeta entero. Primero, París haciéndolo low lento, fomento mi lápiz, trazo palabras así, talladas en el cemento, en autopista, calle, chilling comento, mis brazos son avenidas, mi boca el túnel, que como comunica al hombre con lo real por pocos momentos. Open tu mente, mira tu propio firmamento, techo suculento. Vean y hagan lo que desean. Vean y hagan lo que desean. Pero con falsedades con su vida bromean, lamean. Ustedes mismos vean negocios como Al Capone, creyendo que vas a ganar millones. Y cuando no lo crees, preso te ponen. Ábrelos ya, yo. Abre los ojos, el mundo no va a hacerle caso a tus antojos. Wake up. Abre los ojos, el mundo no va a hacerte caso. No. Wake up. Abre los ojos, luchando. Wake up. Abran los ojos y manténgalos bien abiertos. ¿Saben qué? Miren, muchos piensan que dan temor y hasta pavor cuando inventan que su labor es producir terror. Comprendan, no es necesario alzar la voz para que te respeten, no hace falta ser feroz. Hablando claro y neto, yo no vengo de un gueto, tampoco soy malandro, pero sí soy hombre serio. Represento a la Francisco de Miranda y a los Ruices, donde mandan mis raíces, siempre con originalidad y personalidad. No tengo que andar mandando nunca letras de maldad. Me afirmo en la conciencia, con suma insistencia. Quiero que se acabe la maldita competencia. Oye, fantasma, deja ya de estar hablando solamente de armas. No te das de cuenta que en verdad a nadie alarma. Coño, cambia ya tu tema. El mundo está que quema y tú te enfascas en tu esquema. Con líricas mediocres que no tienen mensajes, ni tipos que se sienten importantes personajes. Bla, puro montaje, eso es puro vendaje. Es pura mentirilla para donde el paisaje. Y sin motivo alguno, hay muchos que ya prefirieron quedarse bajo el hoyo en el que se metieron. Coño, ponte serio, quítense el disfraz y representen con criterio. Yo, abre los ojos, el mundo no va a hacerle caso a tus ojos. Wake up. Abre los ojos, el mundo no va a hacerle caso. No. Wake up ahora. Wake up. Abran los ojos. Dense cuenta. Esa es la gran verdad. Papa Shanti Sound System. Venezuela. La escuela. Yo. Duela a quien le duela. Sí. Packs. Yeah, man. Come on. Yeah, woman. Papa Shanti Sound System. Aus Caracas, Venezuela. Dieses Lied, diese Gruppe in general, die singen sehr, also inhaltlich sehr reiche Lieder. Und manchmal fehlt uns Inhalt. Wenn man sieht, dass die Kultur irgendwie jetzt nur um, nicht nur, natürlich nicht, aber dass die Leute Hip-Hop hören, wo auch früher Inhalt gab und jetzt es nur um Frauen mit fetten Arschen geht oder um riesen Autos und so weiter. Es ist wie, wow, kann man doch das Gute schätzen? Kann man immer noch das Schöne schätzen? Das wirklich Wunderbare, wie ein sonniger Tag oder kleine Kinder oder Ruhe. Ich weiß nicht. Ist ein bisschen traurig. Aber naja, es liegt nur an uns, das zu ändern und die Tage, unsere Tage schätzen zu können, daraus das Beste zu machen. Und das bedeutet normalerweise auch, den anderen zu helfen. So zu helfen, wie es möglich für uns ist und nicht ein Opfer vom Egoismus zu sein. Leistung ist gut, aber Hilfe ist besser. Wir können so viele Leben ändern, indem wir nicht gleichgültig bleiben. Ich lasse euch mit ein geniales Lied von unserer Freundin in Mexiko, Kick. Das heißt, meine Hälfte. Quiero hacer una canción que nunca olvides y detenga el tiempo. El pasado se rindió y todo lo que queda en esta vida es hoy. Y todo lo que viene es ilusión de lo que hago este pequeño instante que te tengo. Y no encuentro la manera de decir. Quiero dejarte mi orgullo atado a un costal que no abriré jamás. Es verdadero, vive menos sentimiento y más decisión. Y si es genuino, nunca muere y te cambia a un eterno instante donde sientes y no encuentro la manera de decir. suma de todos mis sueños, de todo lo que soy, de todo lo vivido y de todo lo sufrido y de todas las canciones que canté. Que nunca jamás pensé que volverías, porque el futuro se frustró y todo lo que quedó de mí fue Dios. Y llegaste aquí mitad de mí y cambiaste de rumbo las estrellas y mi hoy brilló. Y aún no encuentro la manera de decir que te extraño, de todo lo vivido y de todo lo sufrido y de todas las canciones que canté.